Kundgabe 3927. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.12.1946. Erhörung des Gebetes im festen Glauben. Vater, dein Wille geschehe. Alles könnet ihr von mir erreichen, so ihr nur fest und unerschütterlich glaubet an mich. Denn so ihr euch meine übergroße Liebe zu euch vor Augen haltet, wisset ihr auch, dass ich kein Gebet unerhört lasse. Ein fester Glaube an mich schließt aber auch vollstes Vertrauen zu mir in sich. Er schließt die Gewissheit in sich, dass ich in meiner Weisheit auch alles erkenne, was für euch von Segen ist, und dass ich euch nicht zu Schaden kommen lasse, indem ich euch etwas gewähre, was euch nicht zum Heil gereicht. Und darum wird ein tiefgläubiger Mensch sich mir bedingungslos hingeben. Er wird es mir anheimstellen, wie ich ihn bedenken will. Er wird nicht fordern, sondern demütig mir seine Bitten vortragen, immer meinen Willen voransetzen und sich meiner Liebe und Gnade empfehlen. Und ich werde ihn bedenken in aller Fülle. Leiblich und geistig werde ich ihn niemals darben lassen, denn das Gebet meines Kindes überhöre ich nie. So ich euch aber die Erfüllung einer Bitte versage, zweifelt dennoch nicht an meiner Liebe, denn gerade meine Liebe ist es, die euch vor Unheil bewahren will. Und ihr selbst könnet nicht immer erkennen, wie sich die Erfüllung einer Bitte auswirkt. Darum traget mir vertrauensvoll euer Anliegen vor und überlasset alles Weitere mir. Und meine Liebe bedenket euch so, dass euch der Weg zu mir geebnet wird, dass ihr sicher euer Ziel erreichet, dass ihr als meine Kinder ins Vaterhaus zurückkehret, um ein seliges Leben zu führen in Ewigkeit. Doch nützet stets und ständig die Kraft des Gebetes. Rufet mich an in jeder Lebenslage, kommet zu mir, so ihr in Not seid, und gedenket auch meiner in Stunden der Ruhe und des Friedens. Vergesset meiner nicht, auf dass ich auch euch nicht vergesse. Stellet des Öfteren die Verbindung mit mir her durch inniges Gebet und rufet mich so ständig in eure Nähe. Denn dann strömet Kraft ungemessen über auf euch, so ihr im freien Willen mich suchet, so eure Gedanken mir gelten und euer Herz mir entgegendrängt. Ihr müsset von selbst den Weg zu mir finden und darum die Brücke betreten, die ich für euch geschlagen habe, von der Erde zu mir. Ihr müsset beten, denn im Gebet erhebt sich eure Seele in die Sphären des Lichtes. Im Gebet betretet ihr die Brücke zu mir. Im Gebet tritt das Kind vor den Vater hin. Es stellt selbst das Verhältnis eines Kindes zum Vater her, wie es mein Wille ist. Und so ich als Vater angerufen werde, so ein kindliches Herz mir entgegenschlägt, erhöre ich jedes Flehen, denn ich enttäusche meine Kinder nicht, die voll vertrauend zu mir kommen. Und meine Liebe teilet sich ihnen mit. Meine Liebe teilet Gaben aus, ungemessen. Meine Liebe bedenket das Kind geistig und irdisch. Und nimmermehr wird es Not zu leiden brauchen, so wie es wahrhaft kindlich bittet. Das heißt, im Geist und in der Wahrheit sein Gebet zu mir sendet. Nützet alle die Gnade des Gebetes. Denn alles könnet ihr erreichen im tiefen, lebendigen Glauben an mich und meine Liebe. Doch fordert nicht und klaget oder murret nicht, so ich scheinbar euer Gebet nicht erhöre. Denn dann ersieht meine Vaterliebe für euch nur einen Schaden in der Gewährung eurer Bitte. Und um euch davor zu bewahren, versaget sie sich. Doch wer allzeit seinen Willen dem meinen unterstellt, der wird niemals enttäuscht werden. Denn sein Gebet ist das Rechte, mir Wohlgefällige, so er allen seinen Bitten hinzufügt, Vater, dein Wille geschehe. Amen.